Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Kulturspiegel. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um Junggesellen und Junggesellinnenabschiede, die jetzt in Deutschlands Fußgängerzonen besonders am Wochenende sehr, sehr sichtbar sind. Ein typischer Samstag, an dem man oft durch Deutschlands Innenstadt in den Fußgängerzonen kleine Gruppen von merkwürdig verkostümierten Männern und Frauenzirkeln wandern sieht. Sie sprechen einen einzeln an, als Passanten steht man da und weiß nicht, was man tun soll. Und sie bieten einem Rosen oder Küsse an und oft mit vorgeschnallten Bauchläden. Aber in den Lokalen trifft man sie auch manchmal an. So war auch meine Begegnung an einem solchen Wochenende und diesmal in einem Lokal, das Brunch anbietet. Eine fröhliche Runde junger Männer sitzen vor dem Lokal und lassen sich's gut gehen. Und zwar fängt damit schon der Tag an. Ein bisschen Bier, gutes Essen und Frühstück. Alle sind gut gelaunt und in Erwartung eines feuchtfröhlichen Feiertages sozusagen. Man feiert nämlich Abschied von einer entscheidenden Phase des Lebens, dem Junggesellenleben, dem Junggesellendasein, ein Junggesellenabschied also. Es ist für diese Gruppe zwei Wochen vor der Hochzeit des besten Freundes. Sein Planer, Jakob Leschinski, hatte die Rolle sehr ernst genommen und den Junggesellenabschied unter ein Motto gestellt, das dem Bräutigam besonders am Herzen liegt und das sich hervorragend in Einklang mit dem Brauch der Verkleidung und Aktivitäten, die den gerade 30-jährigen Bräutigam noch Junggesellen heute kräftig herausfordern würde, stand. Ob angehende Braut oder in diesem Falle Bräutigam bei ihren Junggesellen oder Gesellinnen Abschied, es gibt viele inzwischen ganz bestimmte Traditionen. Nicht alles gefällt allen, aber das mit dem Verkaufen kann man durchaus schon erwarten, wenn man diese Gruppen antrifft. Unsere Jungs fanden das aber gar nicht so toll. Was sie aber auch hier mitmachen, ist als Kellnerin oder Superheld oder in T-Shirts, die sie ausweisen, angezogen sein und hier auch einen feuchtfröhlichen Tag zu erleben, miteinander zu feiern, diesen letzten verrückten Freiheitstanz zu machen, der heute einfach dazugehört zum Ende des Junggesellenlebens. Im Café treffe ich aber eine weitere Braut. Auch sie plant einen Abschied, den ihre beste Freundin ausrichten wird. Brav soll er sein und man möchte ihn brav also absolvieren. Sie freut sich darauf, nichts Anzügliches, es soll elegant zugehen, meint diese erklärend, während sie mit Mutter und Freundin mit Sekt und feinsten Kuchen im Wiener Kaffeehaus bruncht und sich dabei ihr schmales weißes Hochzeitskleid im Katalog ansieht. Es soll sogar noch maßgeschneidert werden und in einem Jahr wird die Hochzeit sein. Ihrem Junggesellenabschied stellt sich diese junge Frau ebenso elegant vor wie ihr Kleid. Nichts wie Bauchladen und so, meint sie lächelnd. Man mache sich im Internet schlau, wolle so manche Idee auch für die eigene Feier verwenden, aber eben alles auf einem bestimmten Niveau. Das ist dieser Gruppe anzusehen. Das Thema mit Riesenbild in einer großen deutschen Zeitschrift ist durchaus gesellschaftsfähig. Da lachen rote Teufelinnen gekleidete Junggesellinnenfeierer uns auf der Kultur-Titelseite entgegen. Ausgelassenheit, Humor und auch ein bisschen aus der Rolle fallen ist angesagt. Man schreibt über dieses Phänomen, das erst in den letzten Jahren so sehr das Straßenbild belebt. Zurück zu unserer Herrenrunde im Café. Sie fangen sehr vorsichtig diesen Tag an. Brunch in der Sonne. Beim Verkleiden darf auch viel Humor dabei sein, sodass er nun als Wonder Woman, klar, ein Mann macht sich ein bisschen zum Narren an diesem Tag, durch die Innenstadt und in der Sonne vor dem Bistro saß, also in dem Kostüm, ein bisschen schulterfrei zunächst und eben, wie gesagt, ein bisschen Lachen über sich selbst gehört mit dazu. Seine Kumpane waren in T-Shirts dazu passend mit allen möglichen anderen Comic-Helden, den Namen zumindest da drauf. Wie gut, dass der neueste Film Wonder Woman gerade die Idee und anschließend geplante Akrobatik im Trampolinpark inspiriert hatte. Diese Runde mit geplantem Grill und Trinkfest und noch einem Tour durchs Nightlife von der benachbarten Stadt, immer im designierten Driver-Fahrer dabei sein, das ist sicherlich mit am Spektrum dessen, was man reihenweise in den Fußgängerzonen und an den Bahnhöfen von Junggesellen und Junggesellinnenabschieden antrifft. Recht elegant gelöst. Schnelle Superheroes und eben diese Wonder Woman ganz besonders. Da steht Verantwortung bei dem bereits werdenden Vater für die sowohl seine zukünftige Rolle vor einem am 1.9.17 würde geheiratet und am 2.12.17 ist der Termin, wo er Vater werden soll. Und auch Gefühle der Partnerinnen, Ehefrauen und Männer. Da ist schon ein kleines Kind mit 18 Monaten, das einem der feiernden Begleiter einen sehr frühen Morgen beschert. Hier zunächst einmal ein paar Worte des Bräutigams. Bachelor-Abschied Number One. Wir sitzen im Kulturspiegel, das ist mein Kulturspiegel und euer Frühstück hier. Und hier habe ich fünf junge Männer sitzen, die einen Abschied feiern von was? Und erzähl mir mal, wer du bist, denn du sitzt hier im Kostüm, also im sagen wir mal, im weiblichen Kostüm, kann man das ja so nennen? Ja, genau. Und sagen wir, da dürfen wir genau. Du sagen, ja? Ja? Wir dürfen du sagen. Okay, ja, also wie heißt du denn? Ich heiße Stefan und ich feiere heute mit meinen Jungs meinen Junggesellenabschied. Mit deinen Jungs, also mit genau. Vier Jungs. Und sind das jetzt die Fußballfreunde von damals? Oder? Das sind Freunde aus dem gesamten Leben. Die kamen irgendwann zusammen durch Arbeit, Ausbildung, Kindergarten. Und genau, und so hat sich das auch dieser bunte Haufen hier ergeben. Und passend dazu sind sie auch alle ganz bunt gekleidet, wie diese Superman. DC Justice League. Aha, genau, toll, Superman Batman. Ist dabei, Batman ist dabei, das Flash sind also die bekanntesten. Nicht Flash Joker. Gordon. Oh, Entschuldigung. Flash Gordon war der Baseballspieler. Nee, das ist. Das, also, wie das heißt ist, das ist einfach nur so Flash, Barry der Allen Flash, auch genannt, okay, genau. Okay, sorry. Naja, genau, so bekannt aus Film und Serie. Vielleicht spielt er auch Fußball. Das könnte er sehr gut, glaube ich. So unfair. Müsste gegen Son Goku spielen, das wäre dann fair. Also wir sitzen hier schon mal beim Bier und es ist früh morgens. Mhm. Und es wird schon gegen Wespen hier vorgegangen. Also ich ganz nehme an, genau. Es ist schon der Herbst. Also wir sind jetzt im August 2017, erstaunlicherweise. Und das ist jetzt das Jahr, in dem du Abschied feiern willst von dem von den Jungs quasi, oder? Von den Junggesellenschaft, sagen wir es mal so. Ja. Und Jungs, die sind aber alle noch Junggesellen. Ihr seid noch alle... Nicht alle, nee. Nee, einer ist schon... Nee, so die Hälfte. Aha, die Hälfte, okay. Genau. Aha, okay. Also, und wie macht man das in Deutschland? In Deutschland sieht man immer bunt kostümierte Leute, die auch sehr komische Anträge an einen stellen. Also, gib mir mal ein bisschen Geld oder ich brauche dies oder willst du eine Rose irgendwie? Also, oh, ich hoffe doch nicht. Das geht alles Mögliche ab. Wie plant man das, so einen Junggesellenabschied? Und was macht ihr den ganzen Tag? Mehr? Also ich bin selber als Junggeselle aus der Planung komplett raus. Die Jungs entführen mich quasi komplett. Die haben mich auch in dieses tolle Kostüm gesteckt. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Aha, also das muss man alles mitmachen. Genau, das muss man dann einfach nur mitmachen und hat kein Entscheidungsrecht. Aber Alkohol spielt wohl eine sehr große Rolle. Ist denn morgen schon Hochzeit? Nee. Nein. Das wäre ein Fehler, glaube ich. Die ist erst in zwei Wochen. Da habe ich genug Zeit, aus dem Krankenhaus wieder rauszukommen. Oh, das wollen wir nicht hoffen. Also hier wird Zigarre geraucht. Auch genau. Das ist wichtig. Ja. Und wie was hast du dir denn so vorgestellt, wie das wird? Denn ich meine, jetzt ist es erstmal, du weißt gar nichts und die anderen wissen es. Ich glaube, ich werde ordentlich gefordert heute noch. Eine Mischung aus körperlicher Beanspruchung, wahrscheinlich geistiger Beanspruchung, die war bisher noch nicht so. Es gab einen Quiz, das fand ich ziemlich einfach. Darf man von dem Quiz was verraten? Oder war der sehr, sehr, sehr nicht jugendfrei? Doch, auf jeden Fall. Es geht ja gerade um das Justice League-Thema, um DC und Marvel als Thema. Und ja. Da wurden ein paar Fragen halt gestellt. Aha, und die konntest Richtung. Du alle beantworten? Nicht alle, nein. Aha. Zugegebenermaßen nicht. Und einmal habe ich aus Fairness, sage ich mal, auch mitgetrunken. Mhm. Ah, da wurde weil man ich die Runde Frage so halb beantwortet genau, habe. Du kannst ja mal sagen, was die Regel des Quizzes war. Genau, die Regel war, konnte ich eine Frage nicht beantworten, also nicht richtig beantworten, musste ich was trinken, ansonsten mussten die anderen, die trinken, was trinken. Also der Fahrer jetzt zum Beispiel nicht. Aha, und wer ist der Fahrer? Aha. Und er fährt später noch nach Hause. Aha, ja, die gucken alle so ein bisschen unter sich, mit anderen Worten, also ganz ohne ging es dann doch nicht. Also, auch okay. Aber in Deutschland wird ja ziemlich streng drauf geachtet, da ist immer sehr viel Polizei unterwegs am Wochenende, gerade hier bei Weinfest. Je nach Alter, so, glaube ich, ja. Ja. Hier ist keine Null-Promille-Grenze, außer in der Probezeit. genau. Und ihr seid ein bisschen darüber hinaus. Wie alt seid ihr denn so? Alle in den 20ern. Ja, du? Fast 30. Ich bin 30, ja. Aha, okay, also das ist ein 30 und 31 ist der Älteste und von uns. Wie lange wart ihr nun zusammen, bevor ihr beschlossen habt? Also heiraten tut man ja nicht immer unbedingt mehr. Also in Deutschland sehe ich auch sehr viel, das die Sorgen. Das ist auch nichts, was man unbedingt heutzutage muss, sage ich. Aber bei uns passt es einfach. Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Sie ist 22, ich bin 30. Das hat wunderbar bei uns gepasst. Ein Kind ist unterwegs. Ah, ja. Und das jetzt haben wir gesagt, wir machen. Die Entscheidung ist, glaube ich, welchen in Frage gefallen. Welchen Nachnamen gebe ich diesem Kind? Das wird interessant. Eindeutig Habt meinen. Ihr denn schon Vornamen? Einen Vornamen haben wir schon mal so drüber nachgedacht. Ja, wir spekulieren. Aha, und ihr wisst auch nicht was, oder? Wollt ihr das wissen? Doch, wir wissen das. Es wird ein Junge. Okay, na dann hat man die Entscheidung schon mal 50% genau. in die andere Richtung getroffen. Genau. Okay. Also, na dann, dann ist die Braut, wann wirst du Vater, nachdem du Bräutigam wirst? Nachdem ich Bräutigam werde, ja, werde ich aber im Dezember. Im Dezember, also schon, genau, schon weit. Am 1. September wird dann geheiratet. Du warst am 1. September, das genau. ist schön. Und am 1. Dezember soll das Kind da sein? Am 2. Am 2. Habt ihr schon das geplant? Das ist der Termin. Man kriegt ja so einen Termin bei sowas. Ja, das ist doch prima. Das ist alles wunderbar. Und die Waschmaschine und das Auto ist auch schon gekauft. Dann geht das ja besser. Ja, so ist das im Leben hier. Gut, also wie stellst du dir jetzt den Tag vor? Außer, also das Ende habe ich gehört, da hast du jetzt schon Krankenhaus angemeldet. Das ist ja ein bisschen heikel, vor allem für die Braut. Ich sag mal, wir werden sehen. Ich werde bestimmt kaputt sein. Ich werde heute Nacht gut schlafen. So stelle ich mir das Ende vor. Aha, okay. Aber heil nach Hause kommen, da habt ihr dann schon gut vorgesorgt. Ist der Fahrer. Und zwei Fahrer ist relativ beruhigt. Also noch sieht er so ein bisschen nicht ganz so nervös aus, wie ich mir das vorstelle. Die Sonnenbrille verdeckt das. Der Fahrer höchstens. Du hast ja noch keine auf. Warum? Wir reden vom Fahrer. Das kommt jetzt alles noch. Gut, ich glaube, ich werde mich jetzt, ich werde dir viel Glück wünschen. Danke. Vor allem auch bei dem Vater sein. Das ist ja also dann die nächste Aufgabe, wartet schon sehr schnell auf genau. dich. Und das ist ja dann auch gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn man das noch nehme nicht ich gemacht mal an. Hat. Das ja, nehme ja. ich mal an. Ganz ja, es stark. Ist eine Aufgabe von 30 Jahren, dann kommen sie ohne Arbeit zurück nach Hause. Papa, ich bin wieder da. Also vergesst genau. das nicht, dass das wirklich lebenslang seid. Ihr seid ja selber auch mit Eltern noch betreut, nehme ich irgendwie an. Ja, alle ja. beide, das ist gut. Okay. So, vielen Dank und ich wünsche dir viel Glück bei deiner Unternehmung. Dank. Dankeschön. Viel Erfolg mit der Show noch. Danke. Da der Tag eine Überraschung für ihn werden sollte, wurde er, der sowieso den Weisungen der anderen 100% folgen muss, diesmal für ein paar Minuten fortgeschickt, damit wir nun eine Vorschau auf die Planung von Jakob bekommen konnten. Da hatte ich schon gleich beim Kennenlernen am Buffet zu Besuch des Trampolinparks und abendlichen Grillens etwas gehört und war natürlich neugierig, wie ihnen das alles eingefallen war. Da konnte man andere feiern, einer aus der Gruppe hatte bereits solch einen Abschied beschert bekommen und auch anderes im Internet finden, wie Jakob mir sagte. Für eine Anregung konsultiert kann man natürlich alles Mögliche, Freunde fragen und so weiter. Und er war sich mit den anderen einig, was man nicht machen wollte. Vertrauen hat er der Mann im Wonder Woman-Kostüm zu seinen Freunden und er trägt eine Strickjacke, damit er bei dem etwas kühlen Wetter nicht auch noch eine Erkältung an diesem Tag davonträgt. Da passen sie auf ihn auf, seine guten Freunde. Und bei einem Teil des Tages werden sie sich auch ganz privat unter sich bleiben. Da wird sich unbeschwert sicherlich mit guten Erinnerungen zugeprostet. Es scheint bei dieser Gruppe, sie haben einen richtigen ausgesucht, damit alle einen sehr schönen Mittelweg aus Spaß und Herausforderung gefunden haben. Sie kennen sich zum Teil bereits aus Kindergartenzeiten und feiern als beste Freunde auch diesen Abschied von einem ganzen Lebensabschnitt, wie gesagt. Und es ist ihnen beim nächsten Abschied, beim nächsten in der Gruppe natürlich genauso wichtig, das toll zu machen. Hier dazu Jakob Leschinski, der den ganzen Tag geplant hat, der Organisator des Junggesellenabschiedes, der im Gespräch mit mir, Susanne Nielsen, einiges zu sagen hatte. Bachelor Party Part 2. Also Jakob Leschinski, ich kann das sagen, du kannst das buchstabieren, das war ja wunderbar. Und du bist jetzt hier der Instigator, du bist also bei diesem Junggesellenabschied derjenige, der alles geplant hat oder habt ihr das zusammen geplant hier? Nee, dafür haben wir eine Gruppe gebildet und haben uns dann ordentlich ausgetauscht, haben einige Ideen zusammengeworfen und ja, wir haben das also gemeinsam geplant. Dann guckt man sich der andere an, die das schon, oder habt ihr schon andere mitgemacht, dass er sagt, also das ist was, was man machen könnte? Seine zum Beispiel, ja? Genau, vollkommen richtig. Der Batman. Wir haben ja schon einen, da haben wir die Junggesellenparty auch geplant und durchgeführt. War das ganz schrecklich? Nein, das war ganz gut. War auch schön. Okay, dann ist er dabei. Genau, und da hat man dann einige Ideen, einige Erfahrungen. Natürlich informiert man sich dann auf jeden Fall auch mal im Internet. Und schaut, man sieht es ja auch manchmal eben auf der Straße, eben ja. Dieses Verkaufen und so. Das wollten wir jetzt eigentlich eher nicht machen. Ja, aber ja, das gibt's auf jeden Fall, ja, dass man dann eben Geld zusammensammeln muss und irgendwelche Shots verkauft, also irgendwelche Spritzen mit Gelee und Alkohol, habe ich gesehen. Oh, ja. Das habe ich auch oft bei Mädels zum Beispiel gesehen. Ja, sicher. Oder dass Umarmungen und nur Küsse verkauft werden. Ah, ja, ja. Ja, aber das kommt ja dann auf die Person drauf an und sowas wollten wir jetzt nicht machen. Okay. Wir hatten da eben den Fokus gelegt, was sind seine Interessen, was würde ihm am meisten Spaß machen und deswegen sind wir auf das Thema Justice League gekommen. Aha, also er ist ein Marvel-Fan. Genau, ja. Ja. Also DC, Marvel, DC, ja. Ah, okay. Jetzt du oder ihr alle? Wir nehmen wir alle. Okay, ja. Und ja, kommt ja ein Film nach dem anderen im Moment raus. Ja, das ist Details, so Details. Okay. Und ja, heute Morgen haben wir schon bereits damit angefangen, dass er für sein wunderschönes Wonder Woman-Kostüm erstmal für jedes Teil etwas trinken musste. Um es zu bekommen oder um es zu bekommen? Beides. Er hat ja jetzt schon eine Strickjacke drüber, also er ist nicht ganz so, genau. Wie soll ich sagen, schulterfrei, wie ich ihm am Buffet begegnet bin. Genau, ja, da muss er, wir müssen da mal wieder mehr trinken dafür. Aha. Das auf jeden Fall. Und ja, jetzt wollten wir erstmal eine Grundlage schaffen für den Tag, deswegen sind wir hier beim Brunchen. Mhm. Aber natürlich wird dazu trotzdem noch Alkohol getrunken und ja, der große Plan ist jetzt als nächstes, dass wir in einen Trampolinpark hier in Wiesbaden-Dornstadt gehen. Aha. Und passend auch zu dem Thema wird er dann dort ein paar Parcours absolvieren müssen. Okay. Das heißt Ninja-Parcours und dann wird es Gladiator-Kämpfe geben, ja. Passend als Amazone Wonder Woman. Ja, klar. Und da muss er gegen jeden antreten und gegen jeden, den er verliert, muss er natürlich auch was trinken. Also da haben wir schon einiges vor. Und geht in den Park das auch, dass man dann schon, oder muss dann nachgetrunken werden? Wie läuft das in dem Park? Das ist doch bestimmt ein Jugendpark oder gibt es da auch Bier dabei? Oder? Ja, nee, im Jugendpark müssen wir das so ein bisschen geheim machen, sage ich mal. Ja, also Flachmann so. Ja, also das ist natürlich klar. Das ist halt eher was für Jugendliche und jung Erwachsene, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, das große Trinken und Essen geht dann nach dem nach der sportlichen Betätigung weiter. Aha, ja. Und wenn ihr dann nur noch kugelrund rumrollt nach diesem Park und sicher auch die Schmerzen von den Veranstaltungen, die ihr da mit ihm macht oder was, was dann? Wie geht der Abend dann weiter? Oder genau, dann wird gegessen und getrunken, wo geht er da hin? Dürfen wir das schon wissen? Ja, natürlich. Ja. Also da geht's dann bei mir in den großen Garten. Aha. Und dort haben wir schon einiges vorbereitet und dort wird dann werde ich meine legendären eigenen Burger grillen. Aha. Und da wird es also mehr als genug zu essen geben. Dann haben wir einiges an hochwertigen Spirituosen vorbereitet, sag ich mal. Ja. Und ja, da werden wir dann für ein paar Stunden den Abend gemütlich weiterleben. Und ich denke mal, wenn alle soweit satt, zufrieden und betrunken sind, würden wir uns dann ins Nachtleben begeben. Aha, was macht man da? Ja, da werden wir in Wiesbaden eventuell dann noch in den Irish Pub gehen oder vielleicht nach Mainz. Aha. Dort gibt es dann auch noch ein paar interessante Angebote, zum Beispiel in eine Rockkneipe. Konrad, wie hieß sie? Cavo. Vielleicht in das Cavo, genau. Also nichts mit Ladies oder sowas. Also das ist, ich meine, das ist ja auch, wenn man Filme guckt. Soll ein bisschen Stil haben. Dann genau. Genau, also das ist dann eigentlich eine sehr zahme Angelegenheit. Also, genau. Ist vor allem für die Frauen sehr viel beruhigender, genau, als genau. Wenn da jetzt also nochmal High Life gemacht wird. Nee, also ihr euch verabschiedet vom Junggesellensein. Und das ist ja eigentlich das, was wo es dann ein bisschen über Bord geht überall. Genau, ja, das finden wir auch. Ja. Das muss nicht sein. Also, wie gesagt, wir lieben unsere Frauen und das ist auch die Hauptsache. Und da brauchen wir keinen Stripclub oder keine Stripperin oder sonst irgendwas. Wir haben doch den Stefan, der ist doch schon halb nackt. Ja, das ist doch eigentlich sehr nett gedacht. Und ihr habt ihn ja auch als Wonder Woman. Ihr seid glücklich, dass ihr in diesem Jahr mit diesem Film, der jetzt gerade rausgekommen ist, 2017, Wonder Woman ist ja jetzt erst raus. Genau. Da habt ihr natürlich ein wunderbares Vorbild dann auch schon gehabt. Und die Kostüme sicher auch einfacher zu kriegen, oder? Dein sieht ein bisschen abgenutzt aus. Kann das sein? Das ist schon etwas älter. Nein, alles soll so sein. Okay, also das ist derjenige, der immer durch irgendwelche Blitze springt. Okay. Habt ihr denn noch tolle Ideen? Würdet ihr jetzt eine Bachelor-Party für euch ganz anders sehen wollen? Oder also wer noch keinen gehabt hat, da ist doch noch mindestens einer hier übrig, oder? Schon mal geheiratet? Nee. Nee, okay. Und was stellst du dir denn vor? Was würdest du denn gerne? Hab mir da noch nicht drüber Gedanken drüber gemacht. Keine Warst Ahnung. Du denn schon mal bei einer anderen Bachelor-Party dabei, außer bei ihm jetzt? Nee, auch nicht. Also es ist relativ neu, so eine Sache. Und wenn man sie im Kino sieht, dann wie gesagt, das ist oft amerikanische Filme und da geht es eben, wie gesagt, ziemlich anders so. Laufen so Tiger zwischendurch und rum und so. Also das versteht ihr nicht. Ja, habt ihr gesehen, wisst ihr, so geht das auch, ja. Also das nicht, ja. Also du, die haben ja so einen Live-Tiger haben die mir angeboten, du glaubst nicht, was hier alles abgeht, aber vielleicht wird es auch ein bisschen zahmer, ich weiß es nicht. Also es ist schön, dass du weggegangen bist und ich hoffe, dass du einen ganz, ganz tollen Abschied feierst und ihr alle. Und das bleibt so nett und anständig, das ist doch mal für die älteren Herrschaften ein gutes Vorbild, dass die jungen Leute es auch noch machen. Ja, genau. Nee, also es kommt ja immer auf die Personen an, aber wir sind da ziemlich anständig und bodenständig, denke ich mal. Ja. Und ja. Und wir sind Ja, bitte? Ja, wir sind ja einfach zu einem Zeitpunkt, wo jetzt einfach ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ich denke, den sollte man halt auch mit Anstand feiern. Ja. Und nicht ohne irgendwelche zügellosen, Fantasien freileben, weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, es wird viel darüber geschrieben, über diese Abschiede und es wird viel gesagt, also es wird sich darüber aufgeregt, oder? Also die Leute reden davon, weil es eben was relativ Neues ist, dass man also da in der Innenstadt rumläuft. Früher waren diese Partys separat, also die waren in irgendwelchen Kneipen oder so. Okay. Und jetzt sind sie also hier draußen und wie gesagt, an Stuttgart am Bahnhof treffe ich immer Leute. Ich weiß nicht, warum man immer nach Stuttgart fährt oder ob die Stuttgarter alle heiraten, das weiß ich nicht. Aber da sieht man also sehr wilde Kostüme und sehr wilde Leute rumlaufen. Vielleicht ist es auch eine Fußballstadt. Vielleicht hat es mit anderen Dingen zu tun, das weiß ich nicht. Ja, das kommt drauf an, denke ich mal. Ja, ja. Gut, und dann wünsche ich euch allen einen ganz tollen Tag, der jetzt schon fast halb um ist hier. Nee, doch nicht. Ja, genau, der ist halb begonnen. Also ihr habt ja ein bisschen später angefangen. Brunch ist ja auch kein Frühstück, gell? Ja. Genau. Man hätte ihn ja schon gleich am frühen Morgen aus dem Bett holen können. War schon wach, doch. Ja, siehst du, er war schon in Erwartung und Freude. Aber wir noch nicht. Okay. Was? Aber David, du bist auch Langschläfer, oder? Seitdem ich ein Kind habe, nein. Aha. Seitdem bist du gar kein Schläfer mehr, seitdem bist du wach. Das ist dann morgens früh schon da. Also war das ein Grund zu heiraten? Und das ist aber morgens um 7 ist es da. Ja, schön. Und wie alt? Nachts ist es weg und morgens ist es da. Nein, der ist jetzt 16 Monate alt. Ja. Naja, das ist ein schönes Alter, da kommen die Zähne alle und. Es sind schon fast alle da. Ja, dann wird das gibt dann viel, viel Interessantes. Ja. Okay. Also, vielen Dank für das Gespräch. Euch allen. Nochmal so einmal durch die Namen. Das war Jakob und Stefan. Und? Bitte? Konrad und? Markus und? David. Und David. Also vielen herzlichen Dank. Ich bin die Susanne Nielsen und habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Und bis demnächst im Radio. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und dann wollten sie doch gerne wieder nur unter sich sein, die Abschiedshelfer, den ihrigen begleiten.